Im Radio hören Sie einen Werbespot. Was wird billiger angeboten? Totalräumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe vom 6. Mai bis zum 5. Juni. Sofas, Sessel und Couchtische für das Wohnzimmer, Lampen und Regale nun zu Sonderpreisen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Polster Point, Dortmund, Burgwall 1, Ecke Bornstraße. Telefon 0231 525223. Sie hören jetzt den Text noch einmal.